Schlaf, Püppchen, schlaf. Schlaf, Püppchen, schlaf. Schlafe in Ruhe. Schlaf, Püppchen, schlaf. Und mach die Äuglein zu. Darfst nicht lesen und schreiben. Kannst im Bettchen bleiben. Morgen so wie heut. Hast dazu ja Zeit. Schlaf, Püppchen, schlaf. Schlafe in Ruhe. Schlaf, Püppchen. Schlaf und mach die Äuglein zu. Liegst du still und schläfst du brav, sing ich dir vom kleinen Schaf, sing ich dir vom Wachtelgänschen mit dem kleinen Wickelwackelschwänzchen. Schlaf, mein Püppchen, schlaf.